Laut Meldungen aus Südkorea vertrieben die Bewohner im Kreis Songju vom Bezirk Nordgyeongsang und die Religiösen des Wohnbuddhismus am 30. April vor dem Dorfclubhaus der Gemeinde Sosong unter Kreis Chojon zwei Tankwagen der US-Truppen in Südkorea, die zum Standort von Thoth fahren wollten.